1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht wieder Themennacht bei uns und unser Thema heute Nacht heißt großes Glück. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht zurzeit in einer sehr großen Glücksphase sind oder die sagen, ich hatte in meinem Leben wirklich einmal riesiges Glück. Zum Beispiel, vielleicht habt ihr eine ganz große Erbschaft gemacht oder ja, ihr seid haarscharf dem Tod entgangen. Oder ihr habt für etwas sehr, sehr lange gekämpft und seid nun endlich am Ziel. Oder vielleicht habt ihr eure sexuelle Erfüllung vielleicht erst im sehr hohen Alter gefunden. Es gibt tausend Möglichkeiten, weswegen man glücklich sein kann. Also ich möchte heute mit Menschen sprechen, die sehr glücklich sind oder die zumindest mal sehr glücklich waren und im Nachhinein auch sagen, das war das absolute Glück und davon zehre ich heute noch. 0800 220 50 50, die Telefonnummer oder die Mailadresse domian@wdr.de. Und ich habe mich heute extra für das Thema angezogen, passend zum Thema, damit das heute auch alles eine sehr schöne und fröhliche Ausstrahlung hat, nachdem wir ja hier oft über traurige Sachen sprechen. Großes Glück, unser Thema heute Nacht. Erste Anruferin, Sarah, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Sarah, schön, dass du da bist. Ja. Wir reden über dein großes Glück. Ja, mein großes Glück. Also ich hatte mit 16 eine schwere Thrombose im rechten Bein und hätte das Bein beinahe verloren. Oh. Zu der Zeit war das so, dass ich halt viel mit falschen Kontakte hatte. Ich hab Drogen genommen und ja, wie soll ich sagen, durch die Krankheit musste ich halt mein komplettes Leben ändern. Wie ist denn diese Thrombose entstanden? Einfach also, so? War durch Flachsen, habe ich mir eine Verletzung im Bein zugezogen. Ja. Und dann hieß es ja, es wäre eine Bänderdehnung, sonstiges und ich sollte es halt viel belasten. Und bei einer Thrombose darf man ja praktisch gar nicht laufen, kann sich gar nicht belasten. Mhm. Ja, Übergewicht, die Pille, wie man dann halt so leichtsinnig lebt, ne, Rauchen, ja. Alles Risikofaktoren, ja. Mhm. Und dann hat sich dann rausgestellt, dass es eine Thrombose ist und die auch schon sehr, sehr, sehr schlimm war. Also die fortgeschritten war, ohne dass man sie bemerkt hatte. Ja, genau. Ja. Also die ging dann durchs komplette rechte Bein, eine tiefe Venenthrombose. Und wie merkt man das durch sehr starke Schmerzen? Also ich hatte ein Ziehen in der Wade immer und das halt beim Laufen. Und das ist dann immer weiter durchgezogen durchs Bein, ja. Und irgendwann nachts hatte ich dann Kreislaufprobleme, ich konnte gar nichts mehr machen. Ja. Und ja, dann sind wir halt, das war dann auch noch nach der Weihnachtszeit, also es war ein Silvester, bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und... Und da war die Diagnose oder die Überlegung, dass man das ganze Bein hätte abnehmen müssen? Also wenn es noch schlimmer gewesen wäre, dann auf jeden Fall. Also es war wirklich kurz vor knapp, war dann 4 Wochen im Krankenhaus, absolute Bettruhe, viele Medikamente, Nebenfaktoren, die dann kamen. Wurde das Bein operiert? Nee, das wurde halt, es wurde ruhig gestellt. Ich habe ganz, ganz viele blutverdünnende Medikamente bekommen, um halt zu sehen, ob das wirklich dann noch so zu behandeln ist. Mit Medikamenten, so Röntgenmittel, sag ich mal, wo man dann halt. Ach so, ja, genau. Kann, ja, ja. Also, ganz großes Glück gehabt, dass du dein Bein nicht verloren hast. Ja, auf jeden Fall. Und dass ich dann halt mein Leben geändert habe. Also es war ja alles... Also vorher kann man sagen Sumpf? Ja, nicht direkt. Also schon viel falsche Kontakte, falsche Sachen gemacht. Drogen auch, ne? Hast du gerade gesagt? Ja. Was für Drogen? Ich habe praktisch jeden Tag gekifft. Ich habe zu der Zeit auch andere Drogen ausprobiert, chemische Drogen. Ja, ich habe in der Zeit auch einen Freund daran verloren und... Also das war quasi so ein Wink des Schicksals, diese Thrombose. Wäre die nicht gekommen, hättest du so weitergemacht wie vorher? Ja, auch wer weiß. An dem Abend, an dem ich ins Krankenhaus gekommen bin, war halt, es war Silvester, es war eine Party geplant. Ich hätte das alles genauso weitergemacht wie sonst auch. Und also danach ist das Bein wieder gesund geworden? So ja, ich wurde 2 Jahre therapiert. Also ich musste 2 Jahre lang Blutverdünner nehmen, immer ganz genau auf alles achten. Aber heute ist alles in Ordnung. Heute geht's mir top gut. In Ordnung. Ja. Und danach dann, nachdem du dann aus dem Krankenhaus rausgekommen bist, hast du auch das wirklich geschafft, radikal dein Leben zu verändern? Ja, auf jeden Fall. Also auch anderer Freundeskreis aufzubauen und so weiter? Ja, also ich habe mich erstmal sehr zurückgezogen. Ich hatte einen Freund zu der Zeit, der mir durch alles durchgeholfen hat. Mhm. Meine Familie hat mir super beigestanden. Mhm. Und aber ist ja schon verrückt, ne? Es hätte ja auch sein können, da wärst du nicht die Erste gewesen, dass du so nach diesem Schicksalsschlag oder fast Schicksalsschlag wieder hättest so weitergemacht wie vorher. Ja, also das ist schon, also ich bin in der Zeit sehr erwachsen geworden. Ja, allerdings, und dass du mit 16 dann schon, dass der Schalter sich dann so umgekippt hat, ne? In Richtung richtiges Leben. Ja, auf ja, jeden super. Fall. Also ich bin daran gewachsen und ja, ich finde es auch toll, dass du jetzt bist du 21, dass du das ja. So als gravierendes Erlebnis in Erinnerung hast und das war eine richtige Erschütterung, ne, in deiner Existenz, kann man sagen. Auf jeden Fall. Hin zum Guten, ne? Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich so weitergemacht hätte. Mhm. Und ich glaube manchmal, also es tat mir auf der einen Seite, sag ich mal, auch gut, mit sowas konfrontiert zu werden, weil man weiß die Gefahren, man kennt das alles, aber man gerade in dem Alter, also ja, natürlich. 16, theoretisch, ja, theoretisch weiß man immer viel, aber oftmals kapiert man es dann ja schon doch erst, wenn man das erlebt hat. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja, danke. Und toll, dass alles so gelaufen ist bei dir, Sarah. Ja, alles klar, danke. Alles Gute weiterhin. Ja, dir auch. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heißt großes Glück. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die großes Glück hatten, mal irgendwann, so wie Sarah gerade, oder die vielleicht gerade großes Glück haben, die vielleicht sich einen Traum verwirklicht haben, die vielleicht gesund geworden sind wieder, nachdem sie so schwer krank waren, dass kein Mensch mehr daran geglaubt hat, dass sie gesund werden. Oder vielleicht habt ihr im Sexuellen auch irgendetwas entdeckt, vielleicht so euer Ding entdeckt, eure Sache entdeckt, die ihr vorher gar nicht so wahrgenommen habt, vielleicht auch erst im etwas fortgeschrittenen Alter. Wie auch immer, die Gründe, glücklich zu sein, sind sehr, sehr, sehr vielfältig. Vielleicht seid ihr auch von Schulden runtergekommen oder habt einen Lottogewinn gemacht oder eine Erbschaft oder weiß ich was. Glückliche Menschen sind heute bei mir hier sehr erwünscht. 0800 220 50 50. Christina, herzlich willkommen, 25. Juhu. Ich höre schon, dass es dir gut geht. Ja, mir geht's sehr gut. Also ich muss erstmal sagen, dein Shirt ist sexy. Sexy? Oh, das hört man natürlich sehr gerne. Ja, gefällt mir sehr gut. Vielen Dank, freut mich. Ja, also ich rufe an, weil ich für mich persönlich seit zwei Wochen, glaube ich, ist mein Glück perfekt geworden. Oh, jetzt bin ich gespannt. Seit zwei Wochen? Aber seit längerem? Ja, also ich hatte dich ja, ich glaube, wir haben schon zweimal miteinander telefoniert. Ich hatte dich damals angerufen, nachdem meine Mutter schwer am Brustkrebs gestorben ist. Mhm. Und ja, mir ging es halt in der Zeit danach sehr schlecht. Und dann habe ich jetzt letztes Jahr meinen Freund kennengelernt, der eigentlich so der tollste und beste Mensch ist, den ich eigentlich jemals kennengelernt habe und der auch ziemlich viel für mich da ist. Mhm. Und vor zwei Wochen habe ich meine leiblichen Eltern nach 23 Jahren aus Chile das erste Mal gesehen. Ah, nach 22 Jahren? Also du hast die quasi noch nie gesehen. Du kannst dich gar nicht an die erinnern. Ja, also ich kann mich gar nicht erinnern. Ich bin mit 2 Jahren damals adoptiert worden. Ja. Von meinen Adoptiveltern aus Deutschland. Und deine Wurzeln liegen eigentlich irgendwo im Ausland. Genau, meine Wurzeln, die liegen in Chile. Also besser gesagt, ich komme aus Rio Bueno. Aha. Ein kleiner Ort in Chile und... Das klingt ja ganz exotisch. Ja, ist es auch. Und beide leiblichen Eltern kommen aus Chile. Genau, also beide Eltern kommen aus Chile und wie ich jetzt vor 2 Wochen erfahren habe, meine Mama diesmal Pucci, das ist Indianer. Aha. Indianerin. Aha. Die sind die Ureinwohner Chiles. Sieht man dir das auch an, dass du Wurzeln aus Südamerika hast? Ja, ja. Auf jeden Fall. Also jeden verleugnen Fall. Kann ich es nicht. Ja. Wie kam das jetzt, dass du Kontakt zu deinen leiblichen Eltern bekommen hast nach so vielen Jahren? Also es hat angefangen im August, vor ein paar Monaten. Da habe ich durch Zufall, als ich Bewerbungen schreiben wollte, meine Geburtsurkunde aus Chile gefunden. Durch Zufall? Ja, durch Zufall. Einfach so beim Rumstöbern bin ich drauf gestoßen und da habe ich dann den Namen von meiner leiblichen Mutter das erste Mal auf der Geburtsurkunde entdeckt. Aber du wusstest ja schon sehr lange, dass du adoptiert bist, ja? Ja, also ich bin damit eigentlich so großgezogen worden, als wie wäre es das Normalste auf der Welt, wie dass der Himmel blau ist. Ja, und deine Adoptivmutter, die ja leider verstorben ist, wie du gerade auch nochmal erzählt hast, wann ist sie verstorben? Also meine Mama, die ist am 30. Januar 2005 ist sie verstorben. 2005. Und sie wusste auch nichts von deinen leiblichen Eltern? Nee, also sie wusste gar nichts, weil das ging damals über Rechtsanwälte und über so ein Waisenhaus, das wohl in Chile war. Ja, und deine Adoptiv... Genaueres haben sie eigentlich auch nie erfahren. Dein Adoptivvater lebt aber auch noch? Ja, der lebt auch mit noch. Dem mit dem auch... wohne ich heute zusammen. Ach so. Im Haus. Ah ja, die haben dich damals nicht in Chile als kleines Mädel abgeholt, sondern man hat dich nach Deutschland gebracht. Nee, also die waren schon damals dort, die waren 8 Wochen in Chile. Ah ja, ja, ja. Und haben mich dann halt da geholt und ja, 3 Wochen habe ich dann mit denen im Hotel gelebt, weil es gibt, glaube ich, so eine 3 Wochen Eingliederungsphase irgendwie, dass man sich halt an die neuen Menschen gewöhnt. Und insgesamt waren wir 8 Wochen unten. Ja, so, jetzt deine Adoptiveltern wussten nichts von deinen leiblichen Eltern. Ja. Und du hast jetzt diese Urkunde gefunden und dann hast du eine Recherche angestrebt. Ja, dann habe ich erstmal versucht, in Chile beim Einwohnermeldeamt anzurufen, ja, für Rio Bueno. Nur die können leider kein Englisch und ich kann kein Spanisch, ja, aber mit meinen 10 Brocken, wo ich dann da gesprochen habe, haben sie mich dann doch verstanden, so einigermaßen, was ich wollte. Ja. Und die konnten mir aber allerdings keine Auskunft geben. Und dann habe ich im Internet durch Zufall ein Mädel kennengelernt, die heißt auch Christina, die kommt aus Valdivia. Das ist ein Nachbarort von Rio Bueno und die ist damals auch adoptiert worden. Ach, und die lebt jetzt auch in Deutschland? Ja, die lebt jetzt auch in Deutschland. Na, das ist ja ein Zufall. Fulda. Das ist ja ein Zufall. Ja, und die hat mir halt gesagt, dass sie ihre leiblichen Eltern auch erst vor ein paar Jahren kennengelernt hat, aber mit der Hilfe von einem deutschen Pastor drüben in Chile. Und jetzt ahne ich schon, da hast du diesen Pastor angesprochen. Nee, also es kam alles ganz anders. Also ich habe dann, ich habe versucht, zu diesem Pastor da Kontakt aufzunehmen, ging allerdings nicht, weil der nicht mehr in diesem Kloster da war. Und dann habe ich halt ein Video bei YouTube online gestellt mit Bildern von mir, wie ich heute aussehe, wie ich damals aussehe. Und Christina hat mir halt einen Text übersetzt auf Spanisch, dass ich halt eben meine leibliche Mutter suche und dann mit ihrem Namen. Ja. Und wer denn was weiß, der soll sich dann halt melden. Ach, und hab das Video bei chilenischen Webseiten gepostet, die halt viel Zulauf hatten. Das ist ja verrückt. So. Das ist ja eine verrückte Geschichte. Da sieht man mal wozu gut, wozu das Internet gut ist, ne? Genau. So, und dann hat man tatsächlich da, oder haben direkt deine Eltern dich entdeckt da auf der Internetplattform? Nee, dann hat sich ein junger Mann bei mir gemeldet, der heißt Roberto. Ja. Der kommt aus Rio Bueno, der ist dort geboren und sein Vater auch. Ja. Und er hat mir gesagt, er möchte mir helfen. Und er hat gesagt, wenn deine Mama heute noch in Rio Bueno wohnt und lebt, dann wird es definitiv kein Problem sein, sie zu finden. Und er hat sie gefunden? Ja, also er hat eine Adresse dann rausgekriegt. Ja. Ist dann da hingefahren zu dieser Adresse da eben und... Sensationell. Hat dann mit dem Nachbar gesprochen, weil sie nicht zu Hause war und hat ihm auch Bilder von mir gezeigt, hat ihm so kurz die Geschichte erzählt und er hat dann zu ihm gesagt, also er denkt schon, dass es die Frau ist, die wir suchen. Also der Name hat gepasst. So, jetzt hast du deine leiblichen Eltern, hast du kennengelernt? Ja, also ich habe die durch... Bist du hingefahren, sind die hergekommen? Ich habe die durch Karl Pflaume kennengelernt. Meine Arbeitskollegin hat mich engagiert am 24. Oktober. Na, das ist ja eine Geschichte, das wird ja immer doller. Ja, es wird immer besser. Das und ist sehr verrückt. Also meine Arbeitskollegin hat gesagt, ich hätte angeblich ein Treffen mit Pink in Köln gewonnen. Ja. Da bin ich da dann morgens abgeholt worden, wir sind dann hingefahren, gemütlich mit dem Zug. Ja. Und dann wurden wir auch am Bahnhof abgeholt. Und also ich muss sagen, bis ich da wirklich aufgerufen wurde von Kai Pflaume. Ist ja irre. Also ich habe nichts geahnt. Ist denn diese Sendung schon ausgestrahlt worden? Ja, die ist schon ausgestrahlt worden, am 2. November war so, habe ich natürlich verpasst. Also. Ja, aber da warst du doch wahrscheinlich absolut von den Socken, in einer großen Fernsehshow mit deinen leiblichen Eltern konfrontiert zu werden. Ja, also es war alles total surreal, ja. Mhm. Also ich bin dann da auf die Couch gerufen worden. Er hat mich dann gefragt, woher ich denn komme. Und in meiner Aufregung habe ich dann natürlich gesagt, ja, ich komme aus Hockenheim, ne? Wo soll ich denn sonst herkommen? Ja. Und dann hat er zu mir gesagt, nee, wo kommst du ursprünglich her? Und das war dann so der Punkt, wo dann der Schalter umgefallen ist, wo ich mir gedacht habe, nee. Wie lange hast du denn dann noch Zeit gehabt, dich mit den Eltern zu treffen und zusammen zu sein hier in Deutschland? Also die waren dann vom 24. Oktober bis 31. Oktober waren die dann hier bei mir zu Hause. Wie war es mit den Eltern? Es war total toll. Also stell ich mir ganz schwer vor, das sind ja wildfremde Menschen für dich, eigentlich. Ja. Eigentlich theoretisch schon. Aber eigentlich aber auch nicht. Aber in dem Moment, als ich sie das erste Mal gesehen habe und als sie auf mich zugekommen sind, das war so für mich wie nach einer Reise nach über 22 Jahren zu Hause anzukommen. Also es war herzlich, es war innig Ja. Und es war vertraut, obwohl ihr euch so viele Jahre gar nicht gesehen habt. Nee, also es war gleich, als wären wir eigentlich nie getrennt gewesen. Wie habt ihr denn kommuniziert miteinander, wenn du kein Spanisch kannst und sie wahrscheinlich auch kein Deutsch können? Also wir hatten eine Dolmetscherin zur Seite zur Verfügung gestellt bekommen, die hat dann da ein bisschen geholfen. Und was ich noch dazu sagen möchte, es kam dann halt auch raus, dass diese Adoption damals auch nicht ganz sauber abgelaufen ist. Also meine Mutter hat mir erzählt, dass sie mich mit 1,5 Jahren in das Krankenhaus in Rio Bueno gebracht hat. Ja. Und dass es dort wohl einen Kinderarzt gab, der ihr gesagt hatte, dass wir beide einen schweren Infekt, ein Virus hätten. So. Wer wir beide? Meine Mutter und ich. Also wir hätten beide uns schwer erkältet, wir hätten beide ein Virus, der wohl sehr ansteckend wäre. Und sie müsste mich 2 Wochen drin lassen, aber dürfte mich nicht sehen. Mhm. So. Und ich muss dazu sagen, meine Mama ist eigentlich schon ziemlich arm, sie hat nur so ein kleines Häuschen und... Okay, und dann musstest du also angeblich 2 Wochen wegen der Erkrankung im Krankenhaus bleiben und dann? Genau, und dann kam meine Mutter nach 2 Wochen wieder und dann war ich nicht mehr da. Ach. Und dann hat der Kinderarzt ihr erzählt, ich wäre gestorben in der Zeit. Ach. Und meine Mutter dann total aufgelöst, warum haben sie mir nicht Bescheid gesagt? Und ich bin doch die Mutter und ich möchte sie noch mal sehen. Und dann hat der Kinderarzt ihr gesagt, das geht nicht, weil die Beerdigung und so ist schon alles organisiert und so. Also sie liegt schon unter der Erde. Das ist ja furchtbar. Ja, und dann kam halt raus, dass er mich verkauft hat. Das ist ja unfassbar. Das ist ja eine Geschichte. Und dass sie halt bis vor kurzem, wie gesagt, bis Ende August, wo sie dann meinen Brief durch Roberto erhalten hat, dass sie halt bis dahin wirklich dachte, dass ich tot wäre. Ich gehe mal davon aus, dass du noch Geschwister hast. Ja, ich habe 3 Schwestern. 3 Schwestern. Und habe aber ganz viele Nichten und ganz viele Neffen und allein mein Vater, der heißt Ruben, der hat 13 Geschwister. Ich bin ganz fassungslos, Christina. Das ist ja eine wahnsinnige Geschichte. Das ist ja Drehbuch, Hollywood-reif ist das ja. Ja, aber es ist, wie gesagt, es ist noch als total deine, surreal. Als deine, mich, ja. Das glaube ich, als deine Eltern dann bei dir zu Hause waren, da war der Dolmetscher doch nicht dabei. Wie habt ihr das denn da gemacht mit dem Reden? Ach, ich hatte ein Spanischbuch geschenkt bekommen. Ach so, dann ging das da so, peu à peu. In mühsigster Kleinarbeit wirklich die Wörter rausgesucht, oder wir haben es halt aufgemalt. Jetzt musst du natürlich einen Sprachkurs machen, ist klar, ne? Ja, also ich bin jeden Abend schon dabei und sitze hier und lerne so das meine spanischen Wörter und Begriffe, aber es ist halt sehr schwer, ne? Ja, nur gut, aber das kriegst du schon hin. So Spanisch ist ja nun lernbar. Ist ja nicht finnisch oder so. Vor allem, es liegt mir ja eigentlich auch im Blut, ne? Ja, natürlich. Wann ist denn eine Reise geplant, dass du in deine eigentliche Heimat fahren wirst? Also ich habe so geplant, so nächstes Jahr im Juli, so mit meinem Freund wollen wir eigentlich hinfliegen, wenn es möglich ist. Mhm. Und dann nach 22 Jahren wieder zurück nach Hause zu kommen. Was sagt denn dein Papa, dein Adoptivpapa dazu? Ist der jetzt ein bisschen irritiert oder eifersüchtig? Also ich hatte kurz dann nach der Sendung, als wir dann im Backstage saßen, habe ich ihn sofort angerufen, und habe es ihm halt erzählt. Und er war im ersten Moment... war er total überrascht und hat auch geschrien am Telefon, aber ich glaube nicht, weil er jetzt sauer war, sondern einfach, weil er genauso geschockt war wie ich. Ja. Aber er hat sofort gesagt, es ist kein Problem, Sie können mit zu uns kommen, Sie können bei uns wohnen, Sie sind herzlich willkommen. Ja, du wirst ihn ja genauso weiterhin in deinem Herzen haben, wie du deine neue Familie reinnehmen wirst in dein Herz, ne? Ja, das auf jeden Fall, weil er hat mir ja das Leben ermöglicht, das ich bis jetzt leben durfte. Ja, klar. Und sie wussten ja nichts davon, dass das eine krumme Sache damals war, ne? Genau, Also insofern ist ja alles, da hast du jetzt noch eine große Familie geschenkt bekommen, ne? Ja, das auf jeden Fall, das verstehe ich sehr gut, dass man sagt, ich bin verdammt glücklich jetzt. Ja, das auf jeden Fall. Tolle Geschichte. So, ich wünsche viel Erfolg beim Spanischlernen. Und das ist ja auch eine große Motivation, eine Sprache zu lernen, wenn man sowas Tolles dann vor sich hat, nämlich dahin zu fahren, wo die eigene Familie wohnt. Das auf jeden Fall. Und sich dann auch mit denen richtig unterhalten zu können. Genau. Ja, und dann natürlich eine ganz tolle Reise nächstes Jahr. Das wird sehr, sehr aufregend, wird das werden. Dankeschön. Falls ich dann nächstes Jahr zurück bin, kann ich mich ja noch mal gerne melden. Sehr gerne. Würde mich interessieren, wie es denn so war. Das auf jeden Fall. Werde ich machen. Christina, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Abend dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer für unser Thema heute. Großes Glück. Möchte gerne mit Leuten sprechen, die ganz großes Glück hatten oder haben. Und jetzt bin ich verbunden mit Hanna. Und Hanna ist 21 Jahre. Hallo, Hanna. Ja, hallo, Domian. Warum bist du denn glücklich, Hanna? Ich bin wieder glücklich. Du bist wieder glücklich? Ja. Erzähl mal. Ich hatte mit 20 Jahren einen Schlaganfall. Oh, mit 20 Jahren? Ja, genau. Und war rechtzeitig komplett gelähmt. Erzähl mal die Umstände, wie es dazu kam, damals vor einem Jahr. Ja, also es war so gewesen, ich hatte mich mit 19 Jahren selbstständig gemacht, mit einer eigenen Karaoke-Bar, war aber mehr so ein Musiklokal. Alle Achtung, mit 19 Jahren schon ist ja auch nicht schlecht. Ja, ich hatte damals extra die Schule dafür abgebrochen. Aha, aha. Ja, also soweit lief auch alles ganz super, also bis zum 6. Februar 07. Mhm. Und zwar, ja, ich war abends auf der Arbeit gewesen, auf einmal bekam ich Schmerzen im rechten Arm. Mhm. Ja, zum Glück waren meine Eltern da gewesen und eine Stunde später habe ich gesagt, nee, ich halte die Schmerzen jetzt nicht mehr aus, es geht nicht mehr, wir müssen irgendwie ins Krankenhaus fahren. Es waren ausschließlich Schmerzen im rechten Arm? Es war eine Empfindung von Schmerzen, aber was ich nachher herausgestellt hat, es ist langsam taub geworden und das habe ich als Schmerz empfunden. Ah ja, also sonst so Übelkeit oder Kopfschmerzen oder so etwas, das war es nicht? Gar nichts, ja. Also habe ich vorher nicht gehabt. So, und dann ins Krankenhaus. Ja, ins Krankenhaus, die haben mich dann direkt ein Krankenhaus weitergeschickt. Mhm. Das war dann, wir hatten extra eine Abteilung für Neurologie. Mhm. Und ja, das ist ja wichtig, dass man, wenn so ein Verdacht besteht, dann wirklich gleich in das richtige Krankenhaus kommt, um dann auch zeitnah ordentlich behandelt zu werden. Genau, richtig. Und da habe ich auch schon auf dem Weg zum Krankenhaus gesagt, habe ich zu meinen Eltern gesagt, hoffentlich ist es kein Schlaganfall oder sowas in der Art. Echt? Ja. Sowas hast du gedacht in dem Alter? Ja, ich weiß nicht warum, aber der Gedanke schoss mir direkt irgendwie in den Kopf. Ja. Und da haben meine Eltern auch gesagt, ach nein, da hast du irgendwas ausgerenkt oder so. Hat man ja dann auch manchmal. So, da wurde in dem zweiten Krankenhaus wurde die Diagnose gestellt. Genau, richtig. Ja. Und was geschah dann? Ja, da war ich erst eine Nacht auf Beobachtung im Krankenhaus gewesen. Nicht auf Beobachtung, sondern auf so einer, nicht direkt intensiv, sondern, ja, wie nennt sich das? Ja, Beobachtungsstation eine Nacht. Mhm. Und ja, und dann haben die halt gesagt, es ist ein Schlaganfall, was aber wiederum nicht direkt nachgewiesen ist, weil ich hatte linksseitig, auf der linken Gehirnhälfte hatte ich eine Durchblutungsstörung. Ja. Eine kleine, aber was jeder zweite Mensch hat. Ja. Von daher, also sie sagen, es war ein Schlaganfall, aber richtig nachgewiesen ist es jetzt oder festgestellt ist es nicht. Welche Folgen hattest du denn dann, welche Folgeerkrankungen hattest du danach? Danach war es so gewesen, innerhalb von 5 Tagen, also ich war ja 10 Tage insgesamt im Krankenhaus, ein halbes Jahr Reha habe ich gemacht. Halbes Jahr Reha? Ja, 6 Monate. Und ja, also innerhalb 5 Tagen im Krankenhaus wurde es immer tauber und tauber, also immer auch gelähmter, die komplette rechte Seite, halsabwärts. Achso, also nicht nur der Arm, sondern die ganze Seite. Genau, richtig. Ich konnte kaum noch laufen, nur mit Gehhilfe, mit so einem Rollator und ja. Musstest du auch in einen Rollstuhl? War es dann so, dass du gar nicht mehr laufen konntest? Das war nicht so. Also ich war aber ganz knapp kurz davor. Mhm. Also so, dann ein halbes Jahr Reha. Und in diesem halben Jahr Reha bist du jetzt wieder so weit hergestellt, dass du fast normal leben kannst? Also es war so gewesen, dass was dazu kam, meine kompletten Freunde hatten mich verlassen. Die haben mir teilweise, wenn ich über die Straße gegangen bin, haben sie mir gesagt, du bist behindert, haben mich auf der Straße angebrüllt, du bist behindert, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, das war wirklich Das ist ja unfassbar. Das waren deine wirklichen Freunde, die sagen hinterher, nachdem du krank bist, du bist behindert und mit dir wollen wir nichts zu tun haben? Ja, teilweise Gäste aus meinem Musiklokal. Ich war ja an den Wochenende war ich dann zu Hause gewesen, beziehungsweise dann im Laden auch, um Abwechslung zu bekommen. Aber Hanna, ist das nicht für dich eine ganz, ganz, ganz fürchterliche menschliche Erfahrung gewesen, dass Menschen, denen du vertraut hast und du meintest, diesen Menschen nahe zu stehen, dass die sowas gesagt haben? Das war eine richtig harte Zeit für mich. Also ich bin in ein richtig tiefes Loch gefallen. Gab es denn keinen einzigen Freund oder Freundin, der zu dir gestanden hat? Eine einzige, die kenne ich aber auch schon seit 20 Jahren. Und alle anderen haben sich von dir abgewandt? Meine Eltern, aber sonst. Und die Eltern noch? Ja, aber alle anderen haben mich ignoriert und alles Mögliche. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln und ist fassungslos. Genau, es war teilweise so ein Gast aus meinem Lokal, der hat mich so geschubst, ich konnte mich ja nicht halten, ich war ja gelähmt, hat mich so geschubst, dass ich hingeflogen bin und wäre ich 1 Zentimeter weiter geflogen, hätte ich mir den Kopf aufgeschlagen an der Kante. Hast du den angezeigt? Nee, habe ich nicht gemacht. Weil wieso sollte das jetzt witzig sein, dass er dich geschubst hat oder warum? Er wusste, dass ich gelähmt war und er hat es trotzdem gemacht. Das ist ja wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Frag mich, was für Leute dich da früher umgeben haben. So, jetzt heute. Wie geht's dir heute? Ja, heute. Also es war dann so, dass ich habe ja schon immer Musik gemacht. Also ich singe schon, seitdem ich 6 Jahre alt bin. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, rufe meine Eltern mal an. Und dann habe ich halt gesagt, ja, bringt mir meine Musikanlage in die Reha-Klinik. Und dann haben wir mit den Mitpatienten gesungen und... ja, ab da an habe ich gesagt, so, jetzt kämpfe ich. Die Ärzte haben zwar gesagt, ich werde nie wieder richtig laufen, aber ich habe gesagt, das kann nicht sein. Ich war da 20 Jahre alt und habe gesagt, kann nicht sein. Ich muss irgendwann wieder gesund werden. Dann habe ich so gekämpft. Das war wirklich eine harte Zeit mit Schmerzen, mit Niederschlägen, mit allem drum und dran. Wie geht's dir denn heute? Heute sieht man mir gar nichts mehr an. Also, das heißt, du kannst dich komplett normal bewegen und fühlst dich auch gesund. Genau, richtig. Musst du noch viele Sachen, irgendwie Medikamente ständig nehmen? Wahrscheinlich. Bitte? Blutverdünner. Blutverdünner, ja. Und musst du regelmäßig zu neurologischen Untersuchungen? Einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Also das ist natürlich auch schon ein Schuss von Bug, ne? Wenn man so etwas mitgemacht hat. Also einmal jetzt rein von der Gesundheit. Aber eben auch, ich finde diese, worüber wir gerade gesprochen haben, diese menschliche Erfahrung so erschütternd. Ja. Da musst du jetzt mal noch schärfer hingucken, was für Leute du dir als Freunde aussuchst. Ne? Ich habe immer gesagt, in der ganzen Zeit hätte ich meine Musik nicht gehabt, die ich mache, dann würde ich heute hier nicht sitzen, weil mir ging es so dreckig. Und es ist auch teilweise so, ich fahre heute in Reha-Kliniken und mache den Leuten da Konzerte, damit sie Abwechslung haben. Du singst dann auch, oder wie? Genau, ja, ich sing dann auch. Ach so. Der Laden ist aber zu, den hast du nicht mehr. Genau, die muss ich schließen. Und von was lebst du heute? Von meiner Musik. Das ist schon so professionalisiert, dass du davon leben kannst. Also so professionell ist nicht. Also ich habe jetzt ein Studium angefangen in Köln und ein Musikstudium. Ja. Und ich habe halt meine Auftritte nebenbei in den Reha-Kliniken. Was ist denn das für Musik, die du da präsentierst? Das ist deutsch und englischer Soul. Ah. Genau. Ja, das kann natürlich wirklich sehr, sehr motivieren, ne? Wenn man so eine... so eine Leidenschaft hat, also so eine Kunst hat, die man sehr gerne mag. Hanna, Glückwunsch, dass es dir wieder gut geht. Glückwunsch, dass du haarscharf wirklich davon gekommen bist. Und ich glaube ja auch, so wie wir es vorhin von Sarah gehört haben, dass das so ein Ereignis, das ist zwar schlimm, aber es hat auch viele gute Seiten im Nachhinein. Genau, richtig. Ja, das glaube ich schon auch, ja. Alles Gute weiterhin und viel Erfolg mit deiner Musik, Hanna. Dankeschön. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 zu unserem Glücksthema heute. Großes Glück. Wer von euch fühlt sich sehr glücklich? Wer von euch hatte mal im Leben sehr großes Glück, dass ihr sagt, Mann, oh Mann, gut, dass mir das damals passiert ist. Dafür bin ich heute noch dankbar oder bin froh darüber. Hier ist Anne und Anne ist 30 Jahre alt. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, ich bin Domian. Guten Morgen, Anne. Was ist bei dir Gutes passiert? Also es ist ja schon ein bisschen her, 4 Jahre genau, aber ich war mal Prostituierte und dann kam der Ritter sozusagen auf dem weißen Schimmel daher und hat mich, und heute sehe ich das wirklich als großes Glück, da aus diesem Milieu befreit. Ich bin heute am Ende meines Studiums und... Aha. Was hast du studiert oder studierst du noch? Ich studiere Psychologie. Ah ja. Und der Ritter, kam der Ritter... In das Bordell oder in den Club? Nee, um Gottes Willen, nee. Also es war kein Gast? Den habe ich auf einer Dating-Line kennengelernt. Aha. Ja, und dann kam es zum Treffen und das habe ich ihm dann auch sofort, als er das erste Mal in meiner Wohnung war, gesagt, meine Internetseite gezeigt. Schau mal, im Dating-Line, die hast du privat angezapft oder professionell? Ja, genau. Ich habe immer wahnsinnig gerne telefoniert. Und du hast ein Kind zu Hause, bin alleinerziehend und dann ist es schön, abends zu telefonieren. Wie lange hast du als Prostituierte gearbeitet? 2 Jahre. 2 Jahre. Und du hast den Mut gehabt, gleich beim ersten Mal, als du deinen jetzigen Freund und verheiratet schon? Nee, der will nicht heiraten. Nee. Okay, also als du deinen Freund kennengelernt hast, sofort die Wahrheit auf den Tisch gelegt. Ja, wir haben uns einmal zuvor gesehen, so für 3 Stunden. Wir wohnten auch damals 400 Kilometer entfernt. Heute bin ich zu ihm in die Stadt gezogen, nach Berlin. Mhm. Und beim zweiten Mal, als er bei mir war und ich ihn in meine Privatsphäre, in meiner Wohnung ließ, habe ich ihm das gesagt, ich wollte gleich mit offenen Karten spielen. Wie hat er reagiert? Zuerst war er fasziniert, aber auch schockiert. Aber fasziniert und schockiert? Klar, ja. Vier Monate hat er das mitgemacht, ja. Und dann hat er 4 Monate noch mitgemacht? Und zwar unter größten Schmerzen, weil ich liebte ihn natürlich und er liebte mich und er musste mich teilen und ich... Hat er denn gesagt, ich kann das auf Dauer nicht machen? Naja, körperlich hat er ganz... Er hat Magenschmerzen gehabt, also körperliche, wahnsinnig große körperliche Symptome und ich hatte dann... Ich fühlte mich schuldig. Bin ich aufgeregt. Hat er dich sehr unter Druck gesetzt oder hast du dann von dir aus gesagt, ich höre jetzt auf? Nee, also er hat mir geholfen, indem er zum Beispiel, also ich hatte kurz vorher einen Autounfall, hat mir ein Auto gekauft und so Überbrückungsgeld gegeben, weil es ist eigentlich nicht machbar. Ja, ich war Abiturientin, habe mein Abi gemacht nebenher und hatte sowieso kein Geld. Du hast dein Abitur nebenher gemacht. Das ist ja schon eine schwierige... Also ein kleines Kind gehabt. Also Abitur quasi so auf Abendschule. Nee. Das war, das ging über 4 Jahre tagsüber. Ach so, tagsüber. Und ein Kind. Genau. So, und dann bist du aus Geldproblemen in die Prostitution? Nee, aus der Fantasie. Aus der Fantasie? Ja. Ich hatte da so eine Fantasie, ich wollte es mal ausprobieren. Und dann habe ich einmal so eine, pflegt ja die Zeitung auf, wir suchen Freundinnen oder so. Wie war es denn diese Zeit? Wie war diese Zeit? Ja, wie war diese Zeit für dich? Hast du die jetzt in übler Erinnerung? Also auf jeden Fall bin ich erfahrener, sagen wir es mal so. Davon gehe ich aus. Naja, Männer haben auch nicht so das besondere Bild. Also ich werde nie Männer therapieren, weiß ich. Also nochmal eine Frage. Ist es eine dunkle Erinnerung? Doch, überwiegend schon. Also es war schon, also was da abging, das war schon, also auch mit Kokain, später habe ich dann das meiste Geld auch nur für Koks ausgegeben und so, und es war schon echt gefährlich. Und das heißt, du hast gar nicht viel Geld anhäufen können, in der Zeit sparen können? Na doch, zuerst schon, und das habe ich dann immer in Urlaube investiert, das war dann schön, viel gereist, aber dann merkte ich dann, dass die koksen und wollte dann auch mal probieren, ne? Ich bin von Natur aus neugierig. Und da hängt man schnell drin, ne? Ja, genau. Ja. Wie alt war dein Kind, als du als Prostituierte gearbeitet hast? Also da war sie 2. Also ich bereue das so sehr, ja, diese wichtige Zeit. Ich hatte da ganz wenig Zeit für sie und habe vielen, ja. Hast du in einem Club gearbeitet oder hast du Hausbesuche gemacht? Nee, also manchmal schon, ja, Hausbesuche, aber es war eigentlich ein Apartment und wo mehrere Mädchen arbeiteten. Kennst du Die flambierte Frau? Nee. Das ist ein Film, ein sehr erfolgreicher Film, deutscher Spielfilm, ich weiß gar nicht, irgendwann in den 80er, 70er Jahren mit Mathieu Carrière und Gudrun Landgräbe. Ja, das war vor meiner Zeit. Ja, das war auch so ein Film, wo die Motivation auch war, so diese, vielleicht exklusive und verrückte Erfahrung zu machen. Ja, aber in schon die Prostitution zu gehen. Schon mit, der erste Freier, ja, der hatte so einen künstlichen Darmausgang und war sehr fettleibig. Also schon allein in dem Moment hätte ich erwachen sollen. Ja. Aber dann hatte ich das Geld am Abend in der Hand. Und das war natürlich lukrativ weiterzumachen. Kannst du sagen, wie viel Geld du in den Jahren verdient hast? In den Jahren, in den beiden? Schwer. Oder so im Monat. Was kam so im Durchschnitt im Monat damals raus? So ein Cash auf die Hand. Also 1.500 hatte ich schon. 1.500. Und für 3 Tage die Woche arbeiten, ne, so ganztags, also 16 bis 24 Uhr. Hast du währenddessen, ich habe das jetzt zeitlich nicht so schnell im Hinterkopf durchgerechnet, auch schon angefangen zu studieren? Nee, das kam, also mit Ende des Abiturs habe ich auch aufgehört. Also im April 2004 lernte ich meinen Freund kennen, gerade als ich mein Abi machte. Und dann ging das so noch bis Oktober, am 6. Oktober 2004 habe ich aufgehört. Ah ja. So, jetzt. Und da habe ich angefangen zu studieren, eine Woche später. Jetzt bist du bald diplomierte Psychologin. Ja, genau. Was würdest du sagen, was ist die, wenn man das überhaupt kann, ich frage dich mal, was ist die gravierendste Erfahrung, die du mitnimmst aus dieser Zeit, in der du als Prostituierte gearbeitet hast? Das ist eine Welt extern der Normalbürgerlichen ist. Also ich kann das jetzt nicht als eine Erfahrung, das ist die Summe dessen. Also Menschen, du begegnest Menschen, also wir hatten ja natürlich, also ich hatte auch sowas wie so einen Zuhälter, ja, der sich um die Werbung kümmerte, mhm. um das Haus, um die Handtücher und um die ganzen Sachen. Und der beschützte natürlich, er hatte so Favoritenmädchen und der hat da Sachen mit anderen Männern gemacht, mit den Mädchen, also die haben Schäden fürs Leben, ja. Aber du hast du Gewalt erlitten auch durch den Zuhälter? Nee. Das nee. Nicht? Mhm. Nee. Mhm. Ja, also ich kann dir jetzt keine gravierende Erfahrung sagen. Ich weiß nur, dass ich froh bin, dass ich meinen Freund habe, weil ich nicht wüsste, jetzt mal ohne Scheiß, ob ich... Rausgekommen wärst. Ja, und ob ich nicht, wenn ich ihn jetzt nicht noch hätte, nicht wieder da weitermachen würde. Ach so. Weil es ist wirklich lukrativ, ja. Mhm. Und wenn du dir später, ich meine, jetzt bin ich ja auch nicht mehr die Jüngste. Na, ich bin sicher, dass du es nicht machen würdest, weil dein Kind, ich hoffe das zumindest, weil dein Kind mittlerweile älter ist und das natürlich viele Probleme auch für das Kind mitbringen würde, wenn du das machen würdest und es käme raus und so weiter. Ja, das stimmt. Müssen wir also eigentlich ich will ja auch heute eine andere Schiene eingehen. Ja, ja. Aber wenn ich keine Liebe hätte, also in keiner Beziehung stünde. Also dein Freund ist der Ritter, der dich da ausgeholt hat. Genau. Der Glücksritter. Der genau. Prinz. Ja, wenn schön. Er das jetzt hören würde. Ich glaube, du hast es ihm schon gesagt, oder? Er weiß um seine Wichtigkeit, oder? Doch, ich denke schon. Ja. Liebe Anne, vielen Dank für deinen Anruf. Glückwunsch zu all den Dingen, die du uns erzählt hast. Und vor allen Dingen viel Erfolg mit deinem Studium und dass du einen guten Abschluss schaffst. Dankeschön. Darf ich dich um ein Autogramm bitten? Sehr gerne. Ich gucke dich schon seit 10 Jahren. Und sehr gerne. Das wäre so schön. Du legst auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Super, dankeschön. Liebe Anne, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Tatjana. Guten Morgen, Tatjana. Ja, Tatjana, genau. Tatjana, 36. Genau. Schön, dass du da bist. Ja. So, zu unserem Thema großes Glück. Ja, ich habe also jetzt nicht so wilde Geschichten zu erzählen wie meine Vorgänger. Ja. Bei mir geht es darum, dass ich seit 18 Jahren eine Essstörung habe. Mhm. Und was für eine genau? Also die ersten 3 Jahre war es eine Magersucht und dann ist es eine Bulimie umgeschlagen. Mhm. Aber ich war halt immer sehr dünn bei dieser ganzen Zeit. Und jetzt so seit 3 Jahren, merkwürdigerweise, ohne dass sich meine Lebensweise geändert hätte, habe ich angefangen zuzunehmen. Ach, ja. Wie viel hast du vor, gehen wir mal so 3 Jahre zurück, wie viel hast du vor 3 Jahren gewogen? Nie mehr als 45 Kilo. Oh, das ist also sehr ich war schon immer sehr schlank. Wie groß war ich hier groß? 1,62. Mhm. Und heute? Ich stelle mich nicht auf die Waage, weil ich gar nicht wissen möchte, wie viel ich wiege. Mhm. Aber ich merke es halt an den Klamotten. Also wenn ich jetzt irgendwie shoppen gehe, dann ist es schon immer so Größe 42, 44 brauche ich. Wie? Und das war vorher natürlich nie der Fall. Also früher musste ich in der Kinderabteilung einkaufen gehen. Aber was für mich jetzt mein großes Glück ist, ist, dass ich nachdem ich dann angefangen habe zuzunehmen, habe ich angefangen, mich von meinen Freunden zurückzuziehen, weil ich mich einfach so wahnsinnig geschämt habe dafür, dass ich jetzt nicht mehr dünn bin, sondern dick geworden bin. Und ich konnte mich dann einfach nicht mehr mit meinen Freunden treffen, weil ich mich einfach so schlecht damit gefühlt habe. War das begründet? Waren die Freunde so drauf oder hast du dir das eingebildet? Ich habe mir das eingebildet. Du hast das eingebildet. Lass mich mal fragen, weil das, wie hat sich das ergeben? Bist du im Moment nicht mehr bulimisch erkrankt? Also doch. Du erbrichst nach wie vor Essen. Ja. Aber nicht mehr so oft wie vorher. Nein, auch das nicht. Aber ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, in die Klinik zu gehen. Ja. Wie oft kommt es denn vor, dass du erbrichst? Also an guten Tagen einmal am Tag, an schlechten Tagen dreimal am Tag. Ja. Aber das hat zur Folge, dass es jetzt besser ist als noch vor 3 Jahren und du eben halt auch etwas zugenommen hast. Ja, ob das besser ist, weiß ich nicht so genau. Also ich fühle mich damit wesentlich schlechter. Also ich kann mittlerweile nicht mehr arbeiten, weil ich einfach... Jetzt bin ich platt, weil du dich meldest zu dem Thema großes Glück. Großes Glück, weil das große Glück ist, weil ich habe mich also komplett von all meinen Freunden zurückgezogen. Ich habe mich eigentlich komplett aus meinem Leben verabschiedet und... habe dann, nachdem ich jetzt nicht mehr arbeiten konnte, für mich entschieden, ich gehe in eine Klinik. Und witzigerweise, nachdem ich also wirklich alle vor den Kopf gestoßen habe und alle Menschen zurückgewiesen habe und keiner mehr in mein Leben durfte, haben sich dennoch, im Oktober hatte ich Geburtstag, haben sich dennoch alle bei mir gemeldet. Und das ist toll. Haben geschrieben, also angesimst und haben mir zum Geburtstag gratuliert und daraufhin habe ich mein Herz gefasst und habe denen allen mitgeteilt, dass ich jetzt in die Klinik gehe. Und ich stelle jetzt fest, dass alle hinter mir stehen. Super, ja, das ist natürlich ein tolles Gefühl, ein großes Glücksgefühl. Und ich finde auch ein großes Glück, dass du dich dazu entschieden hast, in die Klinik zu gehen. Ja. Du hast dich mit 18 Jahre Essstörung ist natürlich unglaublich lange und unglaublich schlimm. Hast du in diesen 18 Jahren nie therapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Ich war in therapeutischer, ambulanter Begleitung, aber das, weil ich Flugbegleiterin bin mit meinem Job, war das immer schwierig, da regelmäßig hinzugehen. Ja, verstehe. Ja, genau. Also von daher war das immer sehr sporadisch, also es war nicht wirklich regelmäßig und Es war keine intensive Langzeittherapie. Es hat halt immer gut funktioniert. Also ich konnte immer ein wunderbares Doppelleben führen. Niemand wirklich auf die Schliche gekommen. Und erst jetzt, wo ich angefangen habe zuzunehmen, merke ich, dass ich wirklich ein Problem habe mit mir und meinem Gewicht und überhaupt mit mir als Person. Aber was ich wirklich so unglaublich finde, ist, dass ich alle wirklich zurückgewiesen habe und jetzt auf einmal stehen sie alle hinter mir und sagen, wir glauben an dich. Ich merke schon, das ist was ganz Wichtiges für dich, ne? Ja, klar, ist es ja auch. Ist ja auch. Also, aber ich unterstreiche nochmal, die Entscheidung, dass du in die Klinik gehst, finde ich ebenso wichtig. Beides ist ganz toll. Denn das ist die einzige Chance wahrscheinlich, wenn du nach 18 Jahren ist das so eingebrannt, die Verhaltensweisen, dass du das nur in eine Klinik schaffst, da rauszukommen. Genau. Ja. Also alleine zu Hause schaffe ich es nicht. Und also ich habe auch ganz viel Angst vor diesem Klinikaufenthalt, aber ich weiß einfach, dass das die einzige Möglichkeit ist, um da wieder rauszukommen aus dem ganzen Kreislauf und ich möchte halt einfach wieder ein normales Leben führen. Ja. Wann geht's los? Anfang Dezember. Anfang Dezember. Ah ja, alles schon und wie lange erstmal? Naja, erstmal 6 Wochen, aber die Verlängerung ist sozusagen schon beantragt, weil die in der Klinik sagen, also unter 3 Monaten werde ich da nicht rauskommen. Aber das ist ja auch okay. Und du hast ein tolles Gefühl, du gehst in die Klinik und weißt, in meinem Rücken, als Rückhalt sind meine Freunde. Wenn ich zurückkomme, weiß ich, da kann ich mich hinwenden, ich hänge nicht ganz allein in der Welt. Und das ist halt also wirklich auch meine Mutter, die das nun 18 Jahre lang mit mir durchgestanden hat, die sagt auch, sie steht vollkommen hinter mir. Meine Firma, in der ich arbeite, die sagen auch, ich kann mir so viel Zeit nehmen, wie ich möchte, um wieder gesund zu werden. Und ich denke einfach nur, was für ein Glück. Absolut. Ja, also das freue ich mich drüber. Ja, das finde ich auch wirklich völlig begründet. Mhm. Ich wünsche dir für den Klinikaufenthalt wirklich alles Gute. Danke. Dass du zu einem relativ normalen Essverhalten wieder zurückfinden wirst. Ganz wichtig. Das würde ich dir von Herzen wünschen, Tatjana. Dankeschön. Alles Gute. Schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Und hier ist Dagmar. Dagmar ist 34 Jahre. Guten Morgen, Dagmar. Guten Morgen, Domian. Ja, Dagmar. Mein größtes Glück sind meine Kinder. Deine Kinder? Ja. Wie viele Kinder hast du denn? 6. 6 Kinder? Ja. Wow, da Glückwunsch, Glückwunsch. Danke. Wie alt sind denn die Kinder? Die eine wird 19, die eine wird 16, 15, 13, 12 und 3. Boah, da hast du aber Arbeit. Ja. Mann, Dagmar. Und du bist erst 34 Jahre alt. Ja. Da warst du ja in den letzten Jahren nur Mutter, oder? Nein, ich habe vor der Kleinen gearbeitet. Ja, ich meine jetzt das auch nicht abwertend mit nur Mutter. Ich würde sagen, dass du damit nur beschäftigt warst, ausschließlich mit dem Kinder zur Welt bringen. So meinte ich das. Ja. Bitte nicht falsch verstehen. Das finde ich eine tolle Sache. Ist das eine ganz klare Entscheidung? Sind die Kinder von einem Partner? Nein. Nein? Nein. Von wie vielen? Das erste Kind ist durch einen Missbrauch. Ach so. Oh. Ja, die große Tochter ist durch einen Missbrauch. Und die anderen? Die anderen sind von 3 Vätern. Von 3 Vätern? Mhm. Wie kam es dazu, dass du dich dann entschieden hast, so viele Kinder von verschiedenen Männern zu kriegen? Eigentlich war ich immer, man hat mir immer gesagt, ich brauche die Männer nur in Unterhose sehen und dann werde ich schwanger. Und wie war das so? Ich bin sogar trotz Pille schwanger geworden, obwohl sie regelmäßig eingenommen wurde. Und die Männer haben offensichtlich dann auch nicht verhütet? Nee, ich war auch dann mit denen verheiratet und die haben dann auch nicht verhütet. Ja. Bin aber stolz auf die Bande. Ja, wollte ich gerade sagen. Nur ist es passiert, dass nur so viele Kinder da sind. Bist du alleinerziehend oder gibt es jetzt einen Partner an der Seite? Nein, ich bin seit knapp 10 Jahren verheiratet. Also, und der jetzige Partner ist auch Vater von 1, 2 Kindern? Nein, der ist nur der Vater von der Letzten. Von der Letzten, achso. Mhm. Ja, muss man ja fragen. Ist alles ein bisschen kompliziert. Ja. Aber dein jetziger Mann, der kann auch mit den Kindern gut, die nicht von ihm sind. Ja, er sagt immer, das sind alle meine, war alles Fernbefruchtung, sagt er immer. Wenn ihn jemand fragt, wie kannst du? Und er sagt, das war alles Fernbefruchtung, sagt er, das sind alles meine. Ja, das finde ich auch toll. Ist auch, also er ist von der Größten bis zur Letzten, ist er stolz. Super, das, ja, so muss es ja eigentlich auch sein. Und so ist es ja auch klasse, muss man ja so sagen. Du bereust das nicht, dass du so viele Kinder bekommen hast? Nein. Nein, du bist stolz und glücklich mit den Kindern? Ja, vor allen Dingen mit der jüngsten Tochter. Ja, wie alt ist die jüngste jetzt? Hast du gerade gesagt? Sie wird im Januar 4. 4. Warum gerade so stolz auf die Kleine? Erstens mal ist es eine ganz kleine Puppi, also wirklich eine kleine Prinzessin. Mhm. Und ist aber auch eine sehr starke Persönlichkeit, also eine kleine Kämpferin. Und ich bin überhaupt glücklich, dass ich sie habe, weil sie gibt mir eigentlich, weil ich sehr krank geworden bin, auch sehr doll Halt. Indem sie immer irgendwann angelaufen kommt und sagt, ich liebe dich, Mama, ich liebe dich, bist meine beste Freundin. Und dann, wie süß. Ja, da muss ich immer dann aufpassen, dass mir keine Tränen laufen. Du sagst, du bist sehr krank, was hast du? Ja, ich habe Muskelschwund in den Beinen. Ach. Wie weit ist das fortgeschritten jetzt? Also ich fängt gerade an. Ja, also ich hatte erst seit knapp 2,5 Jahre sind jetzt meine Bandscheiben nicht mehr in Ordnung. Kriege Morphium-Ersatzmedikamente. Oh Mann, das alles in deinem Alter auch schon und mit der Belastung. Ja, und jetzt gehen die Beine auch noch los und dann habe ich gesagt, ich habe das Glück nicht gepachtet, außer bei meinen Kindern und bei meinem Mann. Da habe ich das Glück wohl. Aber sag mal, du hast doch dann auch einen wahnsinnig anstrengenden Alltag mit 6 Kindern. Ja. Ne? Du bist ja quasi von früh morgens bis spät abends in Action. Ja, das stimmt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das bedeutet auch ganz viel Kochen, ganz viel Putzen, ganz viel Wäsche waschen, ganz viel. Ja, Wäsche sind mehr als 5 Maschinen pro Tag. Dann habe ich meinen Mann dann überredet, damit wir uns einen Wäschetrockner anschaffen, wegen die dicken Sachen zum Trocknen. Klar, genau. Und den habe ich dann einstig bekommen. Und das ist dann für mich auch schon eine Erleichterung, das da raus, das rein und dann zusammenpacken, die Wäsche dann, wenn sie trocken ist. Aber du musst doch auch wahrscheinlich wahnsinnige Mengen einkaufen immer, ne? Ja. Jeden Tag geht's dann zu Aldi oder zu Plus oder weiß ich wohin? Ja, meistens. Also wir brauchen ziemlich viel. Ja. Also wenn ich so mal sehe, dann sage ich immer, mein Gott, nee, vor allem meine Kinder sind alle sehr schlank. Ja. Sehr schlank, haben alle sehr schlanke Gene. Aber haben doch kräftigen Hunger wahrscheinlich. Ja, ich sag mir, wo futtert ihr das hin? Sag ich, wenn wenigstens so ein kleines Fettpolsterchen mal da wäre, wäre ich ja glücklich. Aber ich sag, wenn der Windstoß kommt, seid ihr alle weg. Gibt es denn schon mal Momente, Dagmar, wo du denkst, oh Mann, ich kann nicht mehr. Ich will aber ein bisschen mehr Ruhe für mich haben. Ja, gibt es. Hast du überhaupt mal eine Stunde Freizeit? Wenn ich mit meiner Tochter mal zum Pferd gehe und die dann reiten tut, dann gucke ich nur unser Fohlen an und schmiss mit denen rum und dann sage ich immer, da gut, dass ich dich habe, dann kann ich wenigstens was knuddeln, sag ich, was ich nicht richtig so stressen und wehren kann, weil er ist so verschmust und das genieße ich dann immer, wenn unser Pferdefohlen immer bei mir ist. Ich wundere mich, dass du überhaupt jetzt um diese Zeit noch auf bist, weil du doch bestimmt schon wieder um 6 oder um 6:30 raus musst oder so, oder? Ja, aber ich brauche immer lange, bis ich einschlafe. Also ich kann die härtesten Medikamente kriegen, mich kriegt keiner zum Schlafen. Ach so, ja. Bei mir gehen dann nachts auch gerade mal viele Gedanken durch den Kopf. Ja. Wie sieht das denn bei euch finanziell aus? Ist das okay oder habt ihr da auch Probleme? Nein, das ist okay. Das ist okay? Das ist okay, also ja. Der Mann hat auch eine Arbeit und da kommt genug Kohle rein und müsst ihr... Ja, also wir haben uns einen Kleingarten dieses Jahr geholt und für die Kinder dann eine Gartenkolonie, dass sie dann auch ein bisschen Grün haben, also das ist okay. Super. Habt ihr eine große Wohnung oder ein kleines Häuschen irgendwo? Nein, wir haben eine Mietwohnung. Und die hat 7 Zimmer und ja, da kommt immer eine alle Menge zusammen, wenn ich mal da durchlaufe, um die ganze Wäsche einzusammeln. 7 Zimmer hat die Wohnung? Ja. Und du putzt alles alleine? Ja, na, manchmal hilft die Große nach der Arbeit. Ich wollte gerade sagen, die können ja schon ein bisschen helfen, die Große. Ja, manchmal meckert sie zwar, aber zum Wochenende muss sie auch ran. Das ist ja wahrscheinlich so für deine Kinder und wenn die sich mit ihren Freunden vergleichen, auch sehr ungewöhnlich. Es gibt ja nicht mal so viele Familien mit sechs Kindern. Ja. Ja. Sie sagen, sie sagen immer, wenn einer sagt, oh, geht dir das nicht auf den Nerv oder geht dir die Kleine nicht auf den Nerv, dann sagt mein ältester Sohn immer, warum, sie ist doch hübsch, sagt er, ich war doch auch mal klein. Sagt er außerdem, wenn die größer ist, kann ich sie immer beschützen. Ja klar, richtige Einstellung. Und ja, er ist sowieso, er wird jetzt 15, er ist wirklich schon so ein kleiner Mann. Ein kleiner Macho. Ja. Du hast gerade gesagt, traurigerweise erwähnt, dass das erste Kind durch einen Missbrauch entstanden ist. Aber du hast dich damals dann doch für das Kind entschieden. Ich konnte nicht ändern. Ja. Die Entscheidung wurde von meinen Eltern festgelegt. Ach so. Wer ist denn der leibliche Vater? Mein Vater. Dein Vater. Hm. Und Das war ein Abkommen zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Also meine Mutter wusste von diesem Missbrauch. Die Mutter wusste von dem Missbrauch? Ja. Ist das je vor Gericht gegangen, die Sache? Ja, also ich hatte meinen Vater über, ich bin abgehauen irgendwann, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Diesen jahrelangen Missbrauch. Ach, es zog sich über eine lange Zeit hin. Ja, es zog sich sehr lange hin. Von wann bis wann? Das fing an mit 8 Jahren. Ach du. Und da du bist dann schwanger geworden? Wie alt warst du? 16. 16. Mhm. Und ich habe dann eben jetzt von vielen Leuten, die meine Eltern kannten, habe ich eben erfahren, damit es ein Abkommen zwischen meiner Mutter und meinem Vater war, war meine Schwester, die wäre jetzt 25 und die ist ein halbes Jahr gestorben. Und meine Tochter sollte für meine Mutter Ersatz sein, weil sie nicht damit klarkam, dass meine Schwester eben verstorben ist. Das ist ja unfassbar. Hast du deinen Vater angezeigt? Ja, aber er ist vorher gestorben. Er ist tot? Mhm. Seit 16 Jahren. Bist du froh, dass er tot ist? Ja. Ja. Hast du noch Kontakt zu deiner Mutter? Die habe ich noch bis zum Tod gepflegt und dann seitdem... Ach, die ist auch tot? Ja, die ist jetzt 8 Jahre tot. Und du hast sie noch gepflegt? Ja. Das hast du auch noch geschafft neben deinen Kindern? Ja, da war es noch erst 5, ne? Da war die Kleine noch nicht. Obwohl die Frau dir auch so viel letztendlich angetan hat? Ja. Woher hast du die Kraft genommen, die Frau dann, ich sag mal so einfach die Frau, weil ich das so schlimm finde, was sie zu verantworten hat, zu pflegen? Woher hast du die Kraft und die Motivation genommen? Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe sie einfach, ich habe sie als so einen hilflosen Frack gesehen. Sie war immer eine starke Frau. Mhm. Aber gegen meinen Vater war sie eben auch nicht stark genug. Sie war ihm wahnsinnig stark hörig. Ich weiß, was Hörigkeit bedeutet. Ich war selber mal auf einen Mann abhängig und hörig. Ich weiß also, wie sie sich gefühlt hat. Mhm. Aber ich bin hier in psychologischer Behandlung. Ich habe es auch erst sehr spät meinem Mann erzählt. Ja. Also, mit dem ich jetzt verheiratet bin. Hast du deine Mutter vergeben können? Nein. Nein. Hat deine Mutter um Vergebung gebeten bei dir? Nein, gar nicht. Sie ist ich habe einmal angesprochen und hatte ihr gesagt, eben, ob sie mit mir bitte drüber reden könnte. Es wäre für mich wichtig. Wichtig und ich möchte gerne von ihr hören. Und sie hat mir gar keine Antwort gegeben. Und so ist sie dann gestorben. So ist sie dann auch gestorben, ja. Sie hat dann einmal mir ins Gesicht gespuckt noch und hat gesagt, sie hasst mich eben. Obwohl du sie gepflegt hast? Ja. Mann, und dann habe ich gesagt, weißt du was, du hast 15 Kinder zur Welt gebracht, sag ich, die Einzige, die sich um dich kümmert, sag ich, das bin ich. Sag ich, wer hier wem zu hassen hat, sag ich, das ist die zweite Frage. Wie viele Kinder hat deine Mutter zur Welt gebracht? 15. 15 Kinder. Hm. Dieses Kind, das aus dem Missbrauch entstanden ist, ist das Kind gesund? Nein, meine Tochter ist nicht gesund. Was hat das Kind? Sie hat eben diese typischen Zeichen für Entzucht. Es ist Wasser in den Knien. Sie ist nicht so breit wie eine 19-Jährige. Hm. Sie ist so, ja, ich sag immer, du bist so, sag ich, fast so wie so eine 13-Jährige. Ach so. Hast du dieses Kind denn auch so lieb haben können wie die anderen? Ich habe das Problem, ich sehe sie mehr als Schwester als Tochter. Ist das Verhältnis denn einigermaßen in Ordnung oder ist es immer doch verspannt und liegt ein Schatten über allem? Na, sie kann mich ziemlich stark provozieren, wo ich bei meinen anderen Kindern eigentlich mich nicht so provozieren. Mhm. Wenn die das machen, würde ich mich so gereizt fühlen, wie denn, wenn sie das macht. Mhm. Und manchmal habe ich dann das Gefühl und dann guckt mein Mann mich an und dann zeigt er mir immer so mit die Augen, lass es. Mhm. Manchmal möchte ich immer sagen, du blödes Inzestprodukt. Mhm. Aber mein Mann signalisiert mir dann, lass es und... Weiß sie, was um sie los ist oder weiß sie, wer ihr Vater ist? Nein. Das hast du ihr nie erzählt? Nein. Mhm. Sie fragt auch nicht, sie hat nur einmal angeschnitten, da war sie noch ein bisschen jünger. ob ihr Vater auch dieses Wasser in die Beine hat. Und dann habe ich ihr gesagt, ich werde mit ihr dann rufen, wenn sie reifer geworden ist. Und seitdem hat sie auch nie wieder gefragt. Mensch, sag mal, jetzt sind wir doch noch ganz ernst geworden. Aber ich merke, du, das ist so eine riesengroße Geschichte, die sich um dich herum begibt. Aber auf jeden Fall, du hast angefangen mit dem Satz, ich bin sehr, sehr glücklich über meine Kinder. Ja. Und das ist auch eine schöne Aussage. Und ich wünsche dir mit deinen Kindern wirklich Glück weiterhin, auch in deiner Familie. Und vor allen Dingen für dich Gesundheit, damit du auch noch ein tolles und auch mal irgendwann ein bisschen freizeitreicheres Leben führen kannst. Dankeschön. Alles Gute von ganzem Herzen und grüße deine Familie herzlich von Dankeschön, mir. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Gute Nacht. Gute Nacht. Und hier ist Jonas. Jonas ist 22. Hallo Jonas. Hallo Domian. Jonas. Ein glücklicher Mann. Genau, ein glücklicher Mann. Ein glücklicher junger Mann. Genau. Was ist los? Ich durfte dieses Jahr mit meiner Band auf einem der größten deutschen Rockfestivals spielen. Nämlich? Auf welchem Festival? Das Southside Festival im Schwabenländle. Im Schwabenländle. Genau. Durftest du spielen? Genau, da durften wir spielen. Das heißt, ihr seid eine Band. Wie heißt die Band? Wie heißt die Band? Shy Guy at the Show. Es ist nicht schlimm, wenn ich sie nicht kenne, noch nicht kenne. Nee, überhaupt nicht. Die kennen aber wahrscheinlich viele nicht. Aber das heißt, das ist eine Band, wenn man da dann auftreten darf, die man so in Insiderkreisen schon ernst nimmt oder schon Respekt vor hat. Mhm. Na, wir haben letztes Jahr einen Wettbewerb gewonnen, baden-württembergweit. Mhm. Also da, wo wir herkommen aus Karlsruhe. Und der Sieger dieses Wettbewerbs wird dann vom Das Ding Jugendradio, also von eurem Partner von SWR, auf dieses Festival geschickt. Super. Und das wart ihr? Genau, das waren wir. Das ist ja sensationell. Also wir haben da dieses Jahr dann gespielt. Ist das, wie würdest du die Musik beschreiben, die ihr macht? Also wir nennen es New Wave Indie Rock. Also so eine Mischung aus 80ern und modernen Indie Rock. Ja. Ich merke schon, du bist ein leidenschaftlicher Musiker. Genau. Und das ist dein Ding. Wie lange gibt es die Band schon? Uns gibt es jetzt schon seit 3 Jahren ungefähr. Und bist du der Initiator oder der Kopf der Band, kann man das sagen? Na, wir haben gar keinen Kopf. Also Wie viele Leute seid ihr? Ja, 5 Jungs. Fünf Jungs. Ich spiele da Keyboards und wir tragen da jeder so unseren Teil bei. Und ihr komponiert und textet auch gemeinsam? Genau. Ja, texten nicht. Also unser Sänger textet. Und weil der auch Anglistik studiert und Englisch kann und das so sein Ding ist. Und wir anderen 4 schreiben die Musik. Also auf Englisch die Texte. Das ist ein großes Festival. Ich habe zwar mal davon gehört, kann es aber nicht so ganz richtig einstufen. Wer tritt denn da so an anderen, die man vielleicht kennt, auch auf? Also dieses Jahr waren Radiohead da und die Beatsteaks und Jan Delay und Chemical Brothers. Oh ja, dann ist das ja wirklich auch schon Oberklasse, ne? Also dieses Jahr haben sie mit ungefähr 110.000 Besuchern. Wahnsinn, Wahnsinn. Welche Resonanz hattet ihr danach, nach dem Auftritt? Also von unseren Fans und Familien eine sehr positive und große. Ja. Aber leider so medial nicht sehr groß. Es ist aber auch ein unglaublich hartes Geschäft. Ja, ein unglaublich hartes Geschäft. Also wir merken das jetzt gerade, wo wir so ein bisschen am Anfang stehen und da reinkommen, das ist echt. Habt ihr denn einen Plattenvertrag schon? Nee, noch nicht. Nee. Also da sucht ihr auch noch. Wir arbeiten dran. Aber da hätte euch natürlich auch jemand entdecken können, ne? Da laufen ja die ganzen. Haben wir auch gedacht vorher, aber das war, also wir haben 14 Uhr gespielt samstags. Mhm. Zwar auf der großen Bühne, aber die ganzen Medienvertreter, die kommen erst nachmittags und wollen dann die großen Headliner abends sehen. Ja, schon. Aber ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Meilenstein jetzt gewesen in eurer Entwicklung. Insofern könnt ihr da wirklich sehr glücklich sein, das finde ich auch. Ja. Auch einfach die Erfahrung mal zu machen. Na, absolut, vor so vielen Leuten zu spielen. Warst du nicht wahnsinnig aufgeregt? Na klar. Ja. Ist es denn so für euch nach euren strengen Maßstäben gut gelaufen? Ja, es war super. Also wir haben auch genau die Zeiten eingehalten. Das ist ja auf solchen Festivals ganz, ganz wichtig, dass man ein Jahr nicht zu lange spielt. Ja, genau, das muss alles exakt laufen. Haben uns nicht verspielt und das war schon cool. Was machst du sonst so im Leben? Leben kannst du ja von der Musik wahrscheinlich noch nicht. Nee, ich studiere Tontechnik. Ah, ja. Ich möchte davon mal leben, also Studio und Musik machen. Also der große Traum ist dann schon die große Musikerkarriere irgendwann zu schaffen. Ja, wäre schön, ja. Aber ich verlasse mich da natürlich nicht drauf. Nee, sollte man auch nicht, aber man sollte aber auch ganz, ganz, ganz kräftig dann glauben und auch kräftig dran arbeiten, sonst funktioniert es sowieso nie. Genau. Und das war ja natürlich schon eine gute Etappe, die er jetzt hingelegt hat. Das war unglaublich toll, ja. Jonas, Grüße an die Jungs, an die anderen. Mach ich. Und viel, viel Erfolg und eine tolle Karriere wünsche ich euch. Alles klar, danke. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung. Großes Glück. Hat mich gefreut, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. In der Technik Uwe Petersen. Morgen Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 Uhr sind wir da, Radio 1 Live, WDR Fernsehen und 1 Festival. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen.